hables, no me hables. Dieses Lied kenn ich gut. Und wann immer ich es höre, wird mir Spanisch zumut. No me hables, no me hables. Dieses Lied ist der Gruß einer Sommernacht. Unvergesslich sind für mich die Stunden, die ich dort wie im Traume verbracht. No me hables, no me hables. Oh, wie schön war die Zeit. Blauer Himmel, goldene Sterne und der Alltag so weit. Man ist glücklich, man ist zufrieden und man lebt ganz allein für den Augenblick. Alle Sorgen und auch alle Kummer lässt du in der Vergangenheit zurück. No me hables, no me hables. Dieses Lied ist so schön und wann immer ich es höre, kann ich Spanien sehen. Den weißen Küstenstrich und die Meerespromenade, das kleine Strandcafé, wenn die Dämmerung fällt. Am Ende jedes Tages denke ich dann nur, wie schade, dass alles das vorbeigeht, weil doch nichts für ewig hält. No me hables, no me hables. Dieses Lied kenn ich gut und wann immer ich es höre, wird mir Spanisch zumut. No me hables, no me hables. Dieses Lied kenn ich gut. Jeder Tag ist für mich Sonntag, der auch morgen noch lang nicht zu Ende geht. Und man wusste, man war unter Freunden, wenn man auch kein Wort Spanisch versteht. No me hables, no me hables. Oh, wie schön war die Zeit. Blauer Himmel, goldene Sterne und der Alltag so weit. No me hables, no me hables. Dieses Lied kenn ich gut. Und wann immer ich es höre, wird mir Spanisch zumut. No me hables, no me hables. Dieses Lied kenn ich gut. Und wann immer ich es höre, wird mir Spanisch zumut.